Liebe Facebook-Freunde, vielen Dank für die vielen und wirklich sehr individuellen Geburtstagswünsche von euch allen. Ich bin heute 66 Jahre alt geworden und ich habe die Geburtstagswünsche gerne entgegengenommen.